3, 2, 1, go! Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute sprechen wir über den internationalen Kapitalmarkt und sein Verhältnis zur sogenannten regelbasierten Weltordnung. Wir versuchen zu erörtern, warum der Finanzsektor, wenn er nicht mühevoll zurechtgeschnitten wird, so ungeheuer wächst. Wir definieren heute einige Begriffe aus dem Finanzjargon und schauen, was der Marxismus zur Frage des Finanzkapitals schon historisch beigetragen hat, aber auch immer noch beitragen kann. Es ist also keine Folge, die so zum Nebenherhören ist, nicht dabei Staubsaugen oder Kochen mit Dunstabzugshaube, sondern das ist heute mal wieder eine Folge, die ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit erfordern wird. Und wir sind sehr, sehr froh, einen Ökonomen gefunden zu haben, der Experte in diesen Fragen ist und auch seit vielen Jahrzehnten zu dem Thema publiziert. Lukas Zeise, herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Ja, vielen Dank. Ja, Lukas, kurz muss man dich ja vorstellen, auch wenn dich alle Welt kennt. Lukas ist studierter Philosoph und Volkswirt, schon seit einigen Jahrzehnten als Finanzjournalist tätig. Unter anderem in seiner Biografie für das japanische Wirtschaftsministerium tätig gewesen, die deutsche Aluminiumindustrie, die Börsenzeitung und auch die Financial Times Deutschland, an deren Gründung Lukas auch mit beteiligt war. Bis 2017 war Lukas Chefredakteur der UZ, der Wochenzeitung der DKP. Und heute, woher kennt man Lukas heute am meisten? Vielleicht, mir geht es jedenfalls so, aus seiner Kolumne in der Jungen Welt. Zu den jüngeren Buchveröffentlichungen gehört Euroland wird abgebrannt von 2012. Wenn ich mich richtig entsinne, im Papirossa Verlag erschien. Außerdem auch im Papirossa erschienen ist das Finanzkapital aus der Reihe Basiswissen. Das ist da 2019 erschienen und da haben wir auch im Dezember letzten Jahres einen kleinen Büchertisch dazu gemacht und dieses Buch vorgestellt. Aber es ist natürlich immer besser, wenn wir direkt mit dem Autoren sprechen und nicht, wenn wir von der Kneipe da irgendwelche Bücher zusammenfassen, so sind wir nochmal viel näher dran an der Expertise. Was ist noch über Lukas Wichtiges zu sagen? Er ist Mitglied in der Marx-Engels-Stiftung, wie nicht wenige unserer Gäste hier. Ich finde das immer wichtig, weil wir auch gerne darauf aufmerksam machen, sich mit der Marx-Engels-Stiftung mal auseinanderzusetzen. Die machen eine hervorragende Arbeit und ich denke, es ist gut dafür, auch mal ein bisschen Werbung zu machen. So, Lukas, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen zu dir, was uns für heute hilft in der Folge? Nein, vergessen nicht. Ich wollte bloß auf den Ausdruck Finanzjournalist nochmal eingehen. Eigentlich ist das ja... Es klingt für die meisten Ohren ja, ist ja eigentlich ein Schimpfwort, wirklich mit berechtigt. Denn die meisten Finanzjournalisten verstehen sich ja als sozusagen neuer Werbespritzen für das Anlegen in Fonds und so weiter. Und machen und füllen damit auch Plätze in Zeitungen und etwas anderes. Aber ich nenne mich Finanzjournalist, weil ich als Journalist, damals auch schon, als ich das war, bei der Börsenzeitung und bei der Financial Times Deutschland, doch versucht habe, naja, aus meiner Sicht auch das Kritikwürdige an dem Finanzgeschehen damals rauszuarbeiten. Aber das ist natürlich im tatsächlichen Pressewesen die absolute Ausnahme und fast unmöglich, also sich da kritisch damit zu befassen. Aber bloß der Ausdruck Finanzjournalist ist meiner Meinung nach mit Recht, also deswegen ein Schimpfwort, aber das sollte eigentlich nicht sein. Ja. Also um das Missverständnis vorweg auszuräumen schon am Anfang, wer vielleicht dachte, ich bekomme jetzt Investitionstipps von Lukas Zeise, wo mein Geld gut angelegt ist, der wird in dieser Folge enttäuscht, das ist nicht seine Expertise, sondern die Kritik an diesem Finanz- oder an dem Kapitalmarkt, an dem Finanzkapitalismus. Das ist Lukas Aufgabe. Okay, wie bauen wir heute die Folge auf? Da haben wir ein bisschen auch überlegt, wie das sinnvoll ist, an dieses sperrige Thema heranzuführen. Es ist vielleicht ganz gut, am Anfang ein bisschen sehr allgemeine Fragen, auch vielleicht Fragen, die noch einen etwas abstrakteren Rahmen haben. Das machen Marxisten ja ganz gerne, erst aus der Abstrakten hin in das Konkrete reinzuarbeiten, auch aus dem Theoretischen hin zu einem konkreten praktischen Gegenstand. So ähnlich versuchen wir das auch, und auf dem Weg dahin müssen wir auch gewisse Begriffe mit aufnehmen, müssen sie dann auch definieren, denn die können wir nicht einfach voraussetzen, aus zwei Gründen. Zum einen ist unser Publikum, man kann kein Publikum abverlangen, so versiert zu sein in so einer komplexen Thematik. Und zum anderen sind die Begriffe auch teilweise zwischen bürgerlichen Ökonomen und marxistischen Ökonomen unterschiedlich besetzt. Und wir müssen sie natürlich auch so bestimmen, dass wir das Gleiche meinen, wenn wir sie verwenden. Also auch das können wir in dieser Folge, werden wir versuchen anzubieten, dass wir hier ein paar Begriffe erstmal mit benutzen und dann halt eben auch definieren, um diese Voraussetzungen eigentlich zu schaffen. Und dann wären wir direkt bei der ersten Frage, wie gesagt, so ein bisschen aus dem großen Ganzen, etwas abstrakt, aber als erste Näherung gar nicht so schlecht, Lukas, denn wie ich es schon eingangs mal mit aufgegriffen hatte, regelbasierte Weltordnung. Wenn wir heute von einer regelbasierten Weltordnung sprechen oder wenn davon die Rede ist, dann können wir uns ja fragen, was damit auf der einen Seite politisch gemeint ist, was aber auch auf der anderen Seite ökonomisch gemeint ist mit regelbasierte Weltordnung. Wir könnten es auch marxistisch versuchen zu formulieren, welches Basisüberbauverhältnis, insbesondere mit Blick auf die Regeln des globalen Finanzmarktes, kommt in der eben sogenannten regelbasierten Weltordnung überhaupt zum Ausdruck? Ja, die regelbasierte Weltordnung ist, wie du sagst, ist eigentlich ein politischer Begriff und der wird auch so verwendet. Der Mike Carney, kanadische Premierminister, hat in Davos, wo sich die Reichen und die Mächtigen ja einmal im Jahr treffen, im Januar eine Rede über diese regelbasierte Weltordnung gehalten. Und er hat gesagt, sie zerbricht einerseits, sie zerbricht gerade. Damit war er übrigens auch einverstanden. Oder Friedrich Merz hat jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz genau das auch gesagt, dass sie zerbricht. Aber der Herr Carney war insofern interessanter, weil der gesagt hat, sie zerbricht nicht nur, sondern er hat sie auch im Nachhinein kritisiert. Er hat nämlich gesagt, ja, wir müssen zugeben, dass wir die regelbasierte Weltordnung, zu unseren Gunsten immer neu interpretiert haben, dass sie eigentlich auf Kosten der Schwachen und der Benachteiligten geht. Dass die regelbasierte Weltordnung natürlich eine Ordnung ist, in der die Mächtigen große Sagen haben. Es handelt sich natürlich um ein Verhältnis der Staaten bzw. der Länder zueinander. Und es ist nicht selbst ein kapitalistisches Verhältnis. Es ist ja nicht so, dass die einen Staaten sozusagen als Lohnarbeiter für die anderen tätig sind. Der Kapitalismus ist in der Weltordnung, er ist die Basis, in den einzelnen Ländern findet natürlich Kapitalismus statt. Und zwar nicht nur in den herrschenden Ländern, sondern auch in den schwachen und untergeordneten, also den eigentlich ausgebeuteten Ländern. Dennoch hat die regelbasierte Weltordnung als ökonomische Struktur, sie basiert darauf, dass der Kapitalismus weltweit herrscht. Das heißt, in jedem einzelnen Staat und im Währungsgebiet, kann man vielleicht auch sagen, herrscht Kapitalismus. Aber die Staaten sind ihrerseits selbst natürlich in heftigster Konkurrenz und in Gegnerschaft zueinander. Und diese Weltordnung wird dann von in zwei ökonomischen Aspekten vor allem wird dieser Konkurrenzkampf aufgetragen. Das eine ist der Markt für Waren, also der Außenhandel. Es ist der Außenhandelsverkehr. Und da hatten wir ja jetzt den Konflikt mit den Zöllen und so. Und das andere, letztlich noch wichtigere, ist der Kapitalverkehr. Also ganz kurz gesagt, der Kapitalverkehr richtet sich nach der alten Regel, nach der Geld verliehen wird. Ja, dass die Bank gibt demjenigen, der viel Geld hat und sehr viel Sicherheiten zu bieten hat, natürlich Kredit in Hülle und Fülle, wie er nur haben will, und zu günstigen Konditionen, also niedrigen Zinsen. Das heißt, systematisch, und das gilt auch im Weltmaßstab so, das heißt, die schwachen Kapitalisten, die schwachen Länder müssen enorm viel Zinsen zahlen für das Geld, was sie haben. Das ist der Kapitalmarkt, der weltweit herrscht. Das ist dann die eigentliche Struktur dieser Sache. Das ist natürlich systematisch die Stärksten bevorzugt und diesen Prozess im Laufe der Zeit weiter verstärkt. Ja, damit hast du ja eigentlich auch schon die Tendenz dieser inneren Gesetzmäßigkeiten ein Stück weit aufgezeigt, nämlich dass sich Kapitalzentralisation bei den starken Staaten bzw. den Kapitalisten der starken Staaten, die also große Kredite aufnehmen können zu niedrigen Zinsen, ein Prozess ist, der sich über die Zeit weiter intensiviert. Also wäre, nach dem, was wir jetzt bisher gehört haben, was wir jetzt wissen, wäre die Tendenz, dass, was ja auch schon bei Marx im ersten Band angelegt ist und nicht nur für den einzelnen Kapitalisten in der freien Konkurrenz gilt, sondern auch über den größeren Maßstab hinaus, auch im internationalen Maßstab, gilt, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. So ungefähr geht die Arm-Reich-Schere weiter auseinander und eben auch in den großen Maßstäben. Ist das so vereinfacht, die Gesetzmäßigkeit, die wir ableiten können, Lukas? Ja, glaube ich, das kann man so machen. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum kommen dann überhaupt irgendwelche Länder oder einzelne Kapitalisten aus dem Nichts, plötzlich poppen sie heraus. Also es ist ja nicht so, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist, sondern der alte Lenin, der hat ja immer gesagt, das ist so eine fürchterliche Unordnung, die sich da entsteht. Die ungleichzeitige Entwicklung, sagt er. Ja, also das, aber die Grundregel ist natürlich die, dass das Wesen dieses der Kapitalverhältnis und das Geldverhältnis der Staaten untereinander und der Kapitalistengruppen untereinander ist, dass die Starken profitieren und immer stärker werden. Jetzt muss ja aber diese Gesetzmäßigkeiten, die haben eine gewisse innere Logik oder sie haben eine definierte innere Logik. Aber sie müssen ja auch ein Stück weit vermittelt werden. Sie werden vermittelt auch über Gesetze. Und da würde mich sehr interessieren, wer reguliert denn eigentlich diesen Einklang mit den inneren Gesetzmäßigkeiten? Also sind das primär Staaten, Notenbanken? Läuft das über die Unternehmen selbst, die Investoren, Begriffe wie Shareholder Value und ähnliches? Was sind die starken Triebkräfte, die jetzt dafür sorgen, dass sich auch das, was wir jetzt gesagt haben, dass sich das auch real umsetzt? Na, die Triebkräfte sind der Wille zu akkumulieren. Und das ist sozusagen das kapitalistische Grundgesetz, dass es gilt, den höchstmöglichen Profit zu erzielen. Das ist die Triebkraft. Aber der Kapitalismus selbst entsteht in enger Zusammenarbeit mit den Staaten, die das Kapital ja geerbt hat. Das Kapital ist, die einzelnen kapitalistischen Länder formieren sich als Bourgeoisien natürlich innerhalb eines schon bestehenden Staatswesens. Andererseits werden sie umgestaltet. Und wenn man sich das 19. Jahrhundert in Europa anschaut, ist das ja die Zeit, wo nationale kapitalistische Staaten eigentlich entstehen. Das Deutsche Reich ist ein wunderbares Beispiel, das Italien auch und dann die Zerschlagung der Habsburger Monarchie und so weiter. Und es wird der Kapitalismus bedarf schon der staatlichen Ordnung. Und die staatliche Ordnung schafft sich die Bourgeoisie sozusagen selbst oder schafft es um aus der vorher bestehenden feudalen Ordnung. Das ist der Ursprung. Und dann der Konkurrenzkampf der Staaten. Ja, man kann sagen, der Bourgeoisie ist ja nicht weltweit an die Macht gekommen, sondern sie ist nicht weltweit zur stärksten Klasse geworden, sondern jeweils in irgendwelchen Flecken und Orten und dann innerhalb größerer Räume. Und die Bourgeoisien der einzelnen Länder sind als Konkurrenten tätig und gehen ja dann auch bis zum richtigen Krieg gegeneinander vor. Das ist ja kein ideologischer Kampf, der da stattfindet, sondern ein Kampf der verschiedenen herrschenden Klassen in den Ländern. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox. Ja, das, was Marx ja auch als Hauen und Stechen beschreibt, also ist ja das Verhältnis zwischen Kapitalisten. Wir reden ja immer viel über das Klassenverhältnis zwischen proletarischer und bourgeoiser Klasse. Aber gerade hier sprechen wir ja viel in dieser Konkurrenz. Bürgerliche Ökonomen nennen das Wettbewerb, aber Marx nennt es Konkurrenz. Geht es ja um das Verhältnis zwischen Kapitalist und Kapitalist. Hilferding, Lenin sprechen ja dann auch über das Verhältnis von kapitalistischen Staaten zu entwickelten kapitalistischen Staaten, wie die untereinander dieses Konkurrenzverhältnis auflösen, bis hin auch zu einem militärischen Ausdruck dieser Konkurrenzlösung. Da sind wir dann schon bei der Tendenz auch hin zum Imperialismus. Also wenn das Akkumulationsregime, du hast ja eben gesagt, die innere Triebkraft der kapitalistischen Produktionsweise, wenn dieser Akkumulationsregime nicht aufrechterhalten werden kann, weil zum Beispiel der Absatzmarkt bereits bedient ist, entsteht eine kapitalistische Krise. Die kann unter Umständen dadurch aufgelöst werden. Es gibt natürlich mehrere Krisenstrategien, wie bürgerliche Staaten mit Krisen umgehen können. Aber in letzter Konsequenz kann das auch bedeuten, dass die innere Landnahme nicht mehr reicht und deswegen die äußere Landnahme notwendig erscheint zur Aufrechterhaltung des Akkumulationsregimes. Und das bedeutet dann auch Krieg. So viel, glaube ich, erstmal in dem größeren Rahmen, warum lohnt es sich, sich mit dem Finanzmarkt auseinanderzusetzen? Warum ist das für Marxisten so wichtig und welche politische Tragweite das hat zum Verständnis, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie kapitalistische Gesellschaften miteinander funktionieren, müssen wir, und das kam jetzt hoffentlich aus dem bisher Gesagten raus, wie essentiell es ist, sich eben genau damit auseinanderzusetzen, also mit den Regeln, die den Kapitalmarkt nun mal bestimmen. Und das sind, und da ist jetzt Lukas gleich wieder gefragt, eben nicht mehr genau die gleichen Regeln, wie die Marx direkt vor sich gesehen hat, also die sich vor seinen Augen abgespielt haben. Das waren die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus freier Konkurrenz, noch nicht des späteren Monopolkapitalismus des frühen 20. Jahrhunderts. Aber Marx hat ja bereits beschrieben, sehr deutlich, auch im ersten Band des Kapitals schon, dass die Tendenz zu der Monopolisierung durch Prozesse wie Zentralisation und Konzentration, dass das bereits angelegt ist, und er konnte ja schon ziemlich genau sehen, was da kommen wird und dass das Ganze auch eine kriegerische Note annehmen wird. Das hat spätestens Friedrich Engels kurz vor seinem Ableben, ich glaube in seinen letzten zwei Lebensjahren, auch noch, ich glaube 16 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, sehr genau beschrieben hat und wie viele Millionen da aufeinander losgehen werden in Europa. Und ich glaube, da können wir die Dringlichkeit jetzt ziemlich gut aufzeigen, wie wichtig es ist, sich mit dem Finanzkapital auseinanderzusetzen und auch wie aktuell das ist und wie sehr das heute noch das Geschehen auf dem Globus bestimmt. Aber um das tun zu können, müssen wir bestimmte Begriffe klären. Und dafür brauchen wir kluge Leute, die diese Begriffe, die damit tagtäglich hantieren und nicht nur ausnahmsweise. Ja, sonst reden wir häufig aneinander vorbei. Und Lukas, ich dachte, es wäre jetzt gut, wenn wir drei Grund- oder Kernbegriffe für diese Diskussion, wenn wir diesen erstmal nachgehen. Und ich glaube, die drei ganz zentralen Begriffe, die häufig fallen, sind Finanzkapital, Kapitalmarkt und was auch immer eine Rolle spielt, weil es auch schon bei Marx angelegt ist, ist das fiktive Kapital. Ich glaube, wenn wir diesen Begriffen erstmal nachgehen, wird sich relativ viel auflösen. Deswegen, Lukas, tun Sie doch mal den Gefallen. Was ist denn eigentlich so groß, ich weiß, die Frage ist jetzt sehr groß, aber was ist denn eigentlich Finanzkapital? Könnten wir mal, was Kapital ist? Sehr gut, ja, vollkommen richtig. Weil das ist ja eigentlich auch die große Leistung von Karl Marx, dass er das sagt. Weil in der bürgerlichen Ökonomie ist ja Kapital Geld, aber es ist auch die Fabrik selber. Die Arbeiter sind kein Kapital und so. Also Marx sagt ja, Kapital ist das sich selbst verwertender Wert. Was heißt das denn soll? Was denn heißen? Ja, also es ist, also jetzt ohne jetzt richtig lang auf diesen Prozess einzugehen, aber der Kernpunkt der Sache ist, dass eine Geldsumme in der Lage ist, mehr Geld zu schaffen. Das ist das. Und wie ist das möglich? Indem man die wahre Arbeitskraft benutzt und dann den Mehrwert, diese wahre Arbeitskraft, die wird nicht eingekauft, sondern gemietet und die ist in der Lage, Mehrwert zu schaffen. Denn das ist, was Kapital im Kern ausmacht. Also die Verwertung der Arbeitskraft. Und die Ausbeutung der Arbeitskraft ist im Kern dieser Sache drin. Dennoch, Kapital aber muss dann, um die Arbeitskraft zu kaufen, muss es ja Geld sein. Und in dem Sinne ändert das Kapital seine Form. Es ist einerseits erstmal Geld. Ja, bei Marx ist es erstmal Geld. Woher das Geld kommt, ist wieder eine andere Frage. Aber dieses Geld wird benutzt, um mehr Geld zu schaffen. Und das geht nur über den Umweg der Produktion. Also in dem dann die Arbeitskraft entsprechend eingesetzt werden kann und verarbeitet werden kann. Also die Kapitalakkumulation, das Kapital ist in Geldform, da ist es das Geldkapital. Das sind in der Realität dann natürlich die Banken. Ja. Also die halten ja das Geld und verteilen es. Das findet in Form des Kredits statt, der dem Kapitalisten, dem Unternehmerkapitalisten zur Verfügung gestellt wird. Daran beteiligt sich die Bank dann an diesem Kapital. In der marxischen Theorie geht ja auch der Preisfindungsprozess, also wie tatsächlich dann Waren, die bewertet werden, findet ja über den Kapitalmarkt statt. Das heißt, das Kapital ist in Geldform flüssig. Es wird gehandelt, geht von einem Sektor in den anderen. Und wie passiert das? Indem Kredite vergeben werden. Sie werden von den Banken vergeben und verteilt. Die Banken sind dann der Kern auch des Finanzkapitals. Sie sind die darüber, deren Konten es läuft und über deren Entscheidungsprozesse es läuft, wohin das Kapital strömt. Einer der Kernsätze in der marxischen Theorie ist, dass das Kapital, darin ist sich der Marx übrigens einig mit der bürgerlichen Ökonomie, insofern, dass das Kapital natürlich dorthin strebt, wo die Profite am höchsten sind. Wo die Profite jedenfalls erhofft am höchsten sind. Da der Kapital ja gekauft und verkauft werden kann, genauso wie andere Waren auch, ist der Kapitalmarkt der Ort, an dem das Kapital von einem Sektor in den anderen fließt. Das fiktive Kapital ist bei Marx Kapital, das wirklich auch akkumuliert und in dem also wirklich die Verwertung stattfindet, muss ja konkret in Fabriken und in Arbeitskraft und in Rohstoffe investiert werden. Insofern, das ist dann auch Kapital. Das ist das Realkapital, das hier Werte schafft, neue Werte schafft und die dann verteilt werden können. Das fiktive Kapital ist sozusagen der Anspruch auf den Gewinn, diese Sache. Also, ein fiktives Kapital ist ganz typisch eine Aktie. Ja, das ist nur der Titel darüber, dass ich am Profit dieses Unternehmens entsprechend teilnehmen kann und dass ich auch darüber entscheiden kann, wie die Investitionen sind. Das ist ein Rechtstitel, den ich da habe. Es ist insofern fiktiv, weil es ja nur sozusagen die Widerspiegelung nur ein Rechtstitel ist. an der Börse werden diese Rechtstitel gehalten und es tritt eine Verdoppelung dessen ein, was eigentlich da ist. Es gibt einerseits das große Unternehmen Google oder so oder Microsoft, das da existiert, aber der Wert, dem das entspricht, der an der Börse gehandelt wird, der macht dann eben die 4 Billionen Dollar aus, die das Unternehmen dann inzwischen wert ist. Das ist sozusagen die Kredit. Kapital in Geldform, das ist fiktives Kapital. Es ist ja nicht da, wo der Wert geschaffen wird, sondern es ist bloß der Ausdruck. Für Marx waren auch die Geldscheine, das Papiergeld ist auch für Marx fiktives Kapital. Es ist bloß der Anspruch auf einen tatsächlichen Wert, der damit gekauft werden. Und Marx schreibt ja auch schon, dass das Ganze in schwindelerregende Höhen geht, also dass es hier eine gewisse Potenzierung gibt durch dieses fiktive Kapital, auch in diesem Beispiel zum Beispiel über die Aktienmärkte, den Anspruch auf etwas zu haben, was jetzt noch gar nicht da ist. Wenn man sich einen Kredit nimmt, dann entsteht ja dadurch ein Schuldverhältnis und eine Partei beansprucht, das mit einem bestimmten Zins zurückzubekommen. Auch wenn das noch nicht sich real abgebildet hat, ist ja der juristische Anspruch real. Das meiste Geld findet sich nicht als Bargeld oder als Goldgegenwert vor, sondern als vor allem Giragelt und ist ein Versprechen der Bank, das auszuzahlen, wenn es abgefragt wird. So entsteht ein Anspruch auf etwas, was gar nicht als materielle Form vorliegt. Und dieser Umstand hat sich, und so habe ich es jedenfalls verstanden, über die letzten 100, vielleicht 120 Jahre deutlich potenziert. Die Kreditvergaben wurden immer größer, der Verschuldungsgrad wurde immer größer. Naja, auch eine gewisse Loslösung von Bonitäten hat sich auch eingeschlichen. Die Loslösung von zum Beispiel der Währung Dollar an Gold. Wir werden gleich noch über Bretton Woods kurz sprechen. Aber einige historische Marken können wir in den letzten 120, 150 Jahren aufzeigen, wo dieser Prozess, in dem das fiktive Kapital eine zunehmend größere relative Rolle spielt zur realen Geld- und Kapitalmenge, das ist ein Prozess, der zunimmt. Und dadurch entsteht aber auch etwas, was ein Krisenpotenzial in sich trägt. Schon am Anfang vom 20. Jahrhundert haben Bernstein und Rosa Luxemburg darüber diskutiert, ob der Kredit nun etwas Gutes ist oder etwas Gefährliches. Der Revisionist Bernstein nimmt dabei die Position ein, dass es etwas ist, was gewisse Potenziale entfaltet. Dadurch entsteht mehr Möglichkeit, man kann sich Kredite nehmen, damit kann man dann was Sinnvolles bauen und muss nicht darauf warten. Mag man ihm auch recht geben, hat auch seinen Punkt. Rosa Luxemburg entgegnet dem aber nicht mit Absage an Kredit an sich, sondern mit der ungehemmten Kreditnahme nur noch durch die Märkte und die herrschende Klasse organisiert, entsteht hier die Potenzierung der Krisengefahr. Ja, und das sieht Rosa Luxemburg schon sehr früh am Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie ihre Antwort auf Bernstein verfasst, Sozialreform oder Revolution, wo es schon in den ersten Kapiteln um diese Frage geht. Und das wäre jetzt auch der Anknüpfungspunkt, welche Rolle dabei, wenn wir ab 1973 davon sprechen, dass Bretton Woods aufgelöst wurde und das Geld nochmal als Handelsware anfängt, auf einmal eine andere Rolle zu spielen. Oder eine potenzierte Rolle zu spielen, Lukas. Kannst du uns das noch erklären? Kredit ist meiner Meinung nach essentiell. Es ist da, Kredit gibt es, bevor es Geld gibt. Ja. Kredit entsteht auch weit vor dem Kapitalismus. Natürlich Geld auch weit vor dem Kapitalismus. Aber das Kreditverhältnis zwischen Stämmen, zwischen Bauern, die isoliert durch eine gegen sind, die können Kreditgegenverhältnisse haben, in denen zum Beispiel der eine dem anderen bei der Ernte hilft. Ja, er gibt ihm und dafür, dass dann der andere steht ihm in der Schuld, das in irgendwelcher Form zurückzuzahlen, indem er ihm bei der Ernte hilft oder indem er ihm zwei Stück Vieh überlässt oder dergleichen mehr. Das wäre dann, würde dann zu einem Tauschverhältnis führen. Aber das Kreditverhältnis ist ein ganz altes. Es ist wirklich in dem Sinne zentral für die Sache. Und es ist, glaube ich, nicht sinnvoll zu sagen, das eine ist real und das andere ist fiktiv. Das fiktive Kapital ist nicht die Fabrik und ist nicht der Arbeiter, sondern das ist insofern fiktiv. Aber der Kredit selbst ist als reale Größe zentral und, glaube ich, nicht besonders sinnvoll zu sagen, Geld abgesehen vom Kredit, sondern Geld kommt fast nur in Form von Kredit vor. Also du hast wahrscheinlich auch nur wenig Geldscheine, ja, selbst auch nur ein fiktives Kapital sind, aber im Vergleich zu dem, was du auf dem Girokonto hast. Ja. Ja. Also das ist jedenfalls der Standard der Sache. Das ist, warum dieser Kredit dann wertvoll ist und ob er wirklich guter Kredit ist und ob das wirklich zurückgezahlt wird, das ist immer die Frage gewesen. Mhm. Schuldner kommen in den Schuldturm und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Dieses Schuldverhältnis ist verdammt alt. Ja? Also es ist, ja. Und die Expansion des Kredits und die Spekulation damit ist auch verdammt alt. Das ist, wenn die Großhandelsfirmen und die Banken, schon im alten Babylon gab es Banken, ja, also mit den Ernten, die erwartet wurden, denen Kredit ausgegeben hat und ob die faul wurden, diese Kredite, kann man vorher nicht entscheiden. Also dieses Element der Spekulation ist natürlich, Kredit heißt ja glaubhaft. Ja, also es geht ja vom Glauben, credere, glaube ich. Es ist das lateinische Wort. Dieses Element der Spekulation auf den guten Ausgang der Ernte und allen möglichen ist also von vornherein da. Die Spekulationskrisen, von denen die Rosa Luxemburg dann spricht, die sind auch längst vor dem Kapitalismus schon da. Das ist nicht typisch für den Kapitalismus. Das kapitalistische System zeichnet sich dadurch aus, dass die Lohnarbeit zur Ware wird und dann bearbeitet wird. Also das gibt dem Ganzen dann einen richtig satten neuen Aufschwung. Das ist schon wahr. Kolonialismus und alle die Expansion und alles, das ist auch vorher schon da. Das ist in allen möglichen Gesellschaften tritt das auf. Also klar, der Feudalherr will das Land vergrößern, was er zur Verfügung hat, will sagen, der Kredit ist essentiell und das Geld ist davon abgeleitet. Dann müssten wir aber noch erklären, warum wächst denn jetzt dieser Bereich der Finanzansprüche, der Kredite, warum wächst dieser Bereich so viel schneller als die reale Produktion? Weil es möglich ist. Weil der Kredit vor allem in der Ausweitung der kapitalistischen Weltwirtschaft und in der auch inneren Ausweitung, also alles sozusagen auf Kredit und Geld bezogen werden kann, es ist bis auf das Girokonto, aber werden alle anderen Konten ja mit Zins versehen. Also der Zins ist schon mal als Grundlage da, wenn ich in der Lage bin, mich mehr zu verschulden, kann ich natürlich auch eine größere Rendite tatsächlich erzielen. Dazu tritt, dass der Spekulationsgewinn außerdem noch da ist. Das heißt, in Phasen, in denen die Börse über 20 Jahre hinweg vor allem die Aufwärtstendenz hat, werden ja tatsächlich alle Beteiligten scheinbar reicher. Mhm. Hier tritt das Wort fiktiv dann wieder ein. Eine gewisse Scheinbarkeit, aber mit dem Geld, was die Investoren am Aktienmarkt machen und die überhaupt selber gar keine Kapitalisten sind, sondern tatsächlich in der Lage sind, natürlich von einem Tag auf den anderen wieder mehr Geld zu haben, indem sie erst billig gekauft haben und teurer verkaufen und das 100-mal wiederum machen, ist der Reichtum aller insgesamt größer geworden. Aller Beteiligten natürlich größer geworden. Da entsteht ein gewisses Problem, so wie du es auch gerade gesagt hast. Wenn wir das Marx'sche Wertgesetz verfolgen, dann entsteht der Wert einer Ware in der Produktion durch die Vergegenständlichung der Arbeitszeit, der wahre Arbeitskraft. In der Produktion entsteht der Wert. Und du hast gerade gesagt, bei den Börsianern die können teilweise Sachen günstiger einkaufen und können sie dann teurer verkaufen. Das klingt ja erstmal so, als könnte hier losgelöst von der Produktion, losgelöst von Werten, könnte mehr Geld entstehen, so eine Art G-G-Strich, ohne dass ein GWG-Strich nötig wäre. Also man nimmt den kompletten Aspekt der Warenproduktion und der Aneignung der wahre Arbeitskraft, der Lohnabhängigen, nimmt man aus der Gleichung raus und lässt in diesem Finanzsektor, geht man den verkürzten Weg und macht einfach G-G-Strich. Das klingt doch super. Ja. Und steht denn dabei? Also ist doch ein super Modell. Warum machen wir das nicht alle, Lukas? Ist doch prima. Gibt es da ein Problem? Natürlich. Wenn ich eine Ware kaufe, relativ billig kaufe und sie teuer verkaufe, dann ist des einen Verlust ja des anderen Gewinn. Wenn ich es teuer verkauft habe, viel teurer verkauft habe, als eigentlich wert ist, dann habe ich einen Gewinn gemacht, aber der andere hat es verloren. Dass nicht alle davon profitieren können, ist dann der Kern der Sache. Das trifft ja auch für Sachen, die ich dann verbrauche, absolut zu. Dann bleibt der Verlust an dem hängen, der es für zu teures Geld verkauft hat. Dass er seine Kartoffeln richtig zum extra super Preis gekauft hat und damit, wenn er das auf Dauer macht, wird er natürlich verlieren. Das ist richtig. Wenn es sich aber über eine Immobilie handelt, die ich da kaufe, oder eine Aktie, ist das was anderes. Die wird ja dann nicht verbraucht. Die Aktie habe ich dann hinterher noch und ich kann sie einem größeren Deppen weiterverkaufen. Ja. Und am Immobilienmarkt ist es genau das Gleiche. Da ist es, das ist auch ein Wert, der bleibt ja erhalten. Regelfall erhalten, natürlich. Hängt davon ab, ob die Gemeinde ihn als Bauland ausweist oder nicht und solchen Sachen. Das wird nicht verbraucht. Das sind Sachen, die erhalten bleiben. Und das heißt, in Phasen, in denen tatsächlich die Preise dann dauerhaft steigen, profitieren alle Beteiligten. Der erste, dann der zweite nochmal, der dritte nochmal und so weiter und so. Und entsteht dann in gewisser Weise nur ein Schein. Das wird sich herausstellen, ob das tatsächlich so ist. Und stellt sich dann natürlich, wenn die Krise dann kommt und die plötzlich irgendwann ist es aus mit solchen Krisen, mit solchen Preissteigerungen, dann kracht das Ganze zusammen. Und am Aktienmarkt ist das immer so am deutlichsten zu erkennen, weil die Schwankungen da auch so enorm hoch sind. Obwohl das ja eigentlich um sehr stabile Unternehmen die da gehandelt werden. Das hat damit nichts zu tun. Es ist einfach die Spekulation, die das hochtreibt und die aber die gesamte Volkswirtschaft in einen Taumel versetzen, beziehungsweise die gesamte Volkswirtschaft zunächst mal reicher machen. Mein alter Marx-Lehrer fällt mir gerade dazu ein, der hat mir damals, bei uns im Lesekreis hat er immer gesagt, der Wert entsteht nicht auf dem Markt, der entsteht in der Produktion und auf dem Markt ist es immer nur ein Nullsummenspiel. Ich habe damals nicht so ganz, glaube ich, durchdringen können, als er das immer wieder so gebetsmühlenartig gesagt hat, was das eigentlich bedeutet, dass das ein Nullsummenspiel ist, aber dass halt Wert eben nicht im Handel entstehen kann. Und da sind wir ja auch bei etwas, was genuin auf Marx zurückzuführen ist, nämlich dass der Mehrwert eben in der Produktion durch die Mehrwertaneignung passiert. Und in diesem Handel, über den wir gerade gesprochen haben, der gerade Gegenstand war, da entsteht kein Wert. Ja, da wird sich gegeneinander ein bisschen beschissen. Da wird auch mal was teurer verkauft, aber dadurch gibt es dann Gewinner und Verlierer. Aber Wert entsteht so nicht, sondern Wert entsteht in der Produktion. Und wir werden da, so hoffe ich, uns langsam so dahin begeben jetzt, dass dadurch das ganz wichtig ist, wenn der Wert der Ware in der Produktion passiert und die organische Zusammensetzung in den kapitalistischen Zentren immer weiter zunimmt, also immer weniger Lohnabhängige in der Warenproduktion, in den kapitalistischen Zentren in der Produktion sind, sondern eher in der Peripherie, was dann was damit zu tun hat, was Lukas vorhin schon angesprochen hat, nämlich die ungleichzeitige Entwicklung des Kapitalismus. Ne, die kapitalistischen Zentren entwickeln sich historisch schneller, die Peripherie entwickelt sich langsamer. Und genau dieses Gefälle kann für die Wertschöpfung in der Produktion spielt das eine ganz wichtige Rolle. Und wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, wenn wir nochmal darüber sprechen, wenn auf dem Kapitalmarkt entschieden wird, wohin eigentlich gerade die Investition gut angelegt ist. In welche Märkte lohnt es sich gerade zu investieren? Folgt das ja immer der bekannten Logik der maximalen Profitrate. Und das könnte ja unter Umständen zusammenfallen mit der Wertschöpfung, die eben wieder gebunden ist an die Vergegenständlichung von Arbeitskraft. Und ich hoffe, dass wir heute herausfinden können, ob das, was theoretisch marxistisch dem zugrunde liegt, nämlich dass eigentlich investiert werden müsste in Produktionsstätten in der Peripherie, ob das sich auch empirisch darstellen lässt, ob das wirklich passiert. Es gibt dazu Studien, kann ich schon vorwegnehmen, von Cockshott und Cottrell, zwei schottische Ökonomen, die haben diese Frage behandelt und haben sie auch beantwortet. Aber wir möchten da jetzt ein bisschen schrittweise uns langsam hinbewegen. Und es gibt so einen großen Knick in dieser historischen Entwicklung, der ganz kennzeichnend ist. Der ist kennzeichnend deshalb, weil er einen neuen Typus, eine neue Form der kapitalistischen Akkumulationsweise abbildet, nämlich eben schon mal angesprochen 1973 bricht Bretton Woods zusammen. Ich habe es mir jetzt leider nicht mehr aufgeschrieben, aber ich glaube, Bretton Woods hatte seinen Anfang 1933 etwa. 44, ja knapp. Und da ging es um die Bindung des Dollars an Gold. 1973 wurde das aufgebrochen. Das hat so ein Gewicht, dass zum Beispiel der Historiker Eric Hobsbawm, der das 20. Jahrhundert drei große Kategorien unterteilt und ein Übergang dieser Kategorien zwischen dem Golden Age of Capitalism und dem, was Eric Hobsbawm den Erdrutsch nennt, ist genau mit dieser Marke Ende von Bretton Woods, also 1973, verbunden. Und Lukas, versuch doch mal zu erklären, warum spielt das zum Beispiel für Eric Hobsbawm so eine wichtige Rolle und auch für unser Verständnis von der Entwicklung des Finanzkapitals im 20. Jahrhundert? Warum spielt das so eine Rolle, dass der Dollar an Gold gebunden ist, beziehungsweise dann nicht mehr? Boah, ja, krasse Frage. Willkommen in der Kommunistenkneipe, Lukas. Okay. Leider muss ich ausholen, weil. Ja, ja, klar. Aber nimm dir ruhig die Zeit, das ist eine schwierige Frage, ich weiß das. Dass Währungen von Staaten herausgegeben wurden und so weiter, das ist ja klar. Aber der Goldstandard, in dem Währungen, in dem Gold ans Gold gebunden waren, stellt sich sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts heraus. Der bildet sich da heraus. Das heißt, in Ungleichgewichte in Handel zwischen den großen Staaten damals, also Großbritannien, vor allem als führendes Land, hat an Silber und Gold die Sache gebunden und dann auch das Deutsche Reich später und Frankreich das auch gemacht haben. Und so ist diese, hat das dazu geführt, dass die eigentlich mit fixen, dass die alle ihre Relationen, ein Franc waren so und so viel Goldunzen und ein Pfund eben auch und eine Mark damals auch, sodass eigentlich Währungen zueinander nicht geschwankt haben, sondern dann entsprechend sich angepasst haben. Es war ein nützliches Ding, dass man sozusagen das Gold als Zwischenglied da fungiert hat und nicht nur das Pfund sozusagen als wichtigste Währung damals galt. Sonst hätte man ja gleich auch im Deutschen Reich dann damals mit Pfunden handeln können und das als Währung gemacht haben. Dessen wurde das Gold als Zwischenglied gemacht und die haben dann Währungsbehörden, also die Notenbanken, die in Großbritannien damals ja auch noch eine private Bank war, wenn Ungleichgewichte entstanden sind, ausgeglichen, indem sie den internen Zinssatz erhöht haben für die Ausgabe von Banknoten, die sie dann im Inland ausgegeben haben. Bei höherem Zinssatz ist dann also mehr Gold dahin geflossen und um den Zins mitzunehmen, den höheren Zins mit. Also ein System, das eigentlich auf dem Gold basierte und da das Ganze eigentlich wunderbar funktioniert hat, die Aber im Ersten Weltkrieg ist dieses System einfach zugrunde gegangen. Warum ist es zugrunde gegangen? Im Wesentlichen natürlich des Krieges wegen, aber weil alle sich maßlos verschuldet haben, in unglaubliche Ansprüche aufgestellt haben, die dann hätten natürlich in Gold ausgezahlt werden müssen. Diese Ansprüche konnten einfach nicht bezahlt werden. Im Deutschen Reich gab es dann, genau als der gute Hilferding Finanzminister war, dann die enorme Inflation, weil natürlich die ganzen Kriegsanleihen, die gezeichnet worden sind, die mussten bezahlt werden. Aber vor allem hat das Deutsche Reich ja Reparationszahlungen gehabt. Und England und Frankreich waren ebenso ganz stark verschuldet. Gegenüber wem waren sie netto verschuldet? Gegenüber den aufsteigenden USA, die zwar auch am Schluss am Krieg teilgenommen hatten, aber erstens nicht nur größter Produzent der Waren weltweit waren, bei Weitem, und zweitens aber auch zugleich größter Gläubiger. Das heißt, die mussten, haben entsprechend auch gehandelt, politisch waren die nicht, die gesagt haben, das Deutsche Reich muss jetzt alle Reparationen in riesigen Milliarden zahlen, sondern die haben einen sehr viel milderen Kurs gegenüber dem Deutschen Reich gefahren. Aber insgesamt war es so, dass die europäischen Staaten allesamt höchst verschuldet waren und das ganze Gold und alle Wertsachen musste dann in Dollar zurückgezahlt werden. Aber die konnten diesen Goldstandard natürlich nicht mehr auch. So viel Gold hatten sie nicht, um diese Schulden tatsächlich dann auch tatsächlich so zurückzuzahlen. Sodass wir in der Zwischenkriegsphase diesen fürchterlichen Ungleichgewicht hatte, in dem die USA sowohl größter Produzent waren, aber auch größter Gläubiger, was dazu bedeutet, dass die anderen ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten und wir die USA alles Kapital oder fiktives Kapital, muss man sagen, alles fiktive Kapital in die USA geströmt und zu einem Riesenboom auch geführt hat. Und 1929 ist ja dann der Aktienmarkt richtig in einem Riesenkladderadatsch zugrunde gegangen. Ein paar Jahre in den Jahren darauf ist dann in Europa sind die Banken zusammengekracht. Die höchst ungleichgewichtige Handelsströme als auch die höchst ungleichgewichtigen Verschuldungsverhältnisse haben dazu geführt, dass das ganze System in eine riesen Weltwirtschaftskrise zugrunde ging. Diese Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933, die hörte erst mit Beginn des Zweiten Weltkriegs dann auf, als es dann wieder auf Hitler-Deutschland und in den USA zu richtigen Rüstungsaufschwung gemacht worden und sozusagen hier eine andere Lösung eigentlich gefunden wurde, eine barbarische Lösung für die wirklich entsetzliche Weltwirtschaftskrise, die in allen entwickelten Staaten waren. Das ist ein Eckdatum des Kapitalismus, diese Weltwirtschaftskriege, die bisher wurde 1944 in Bretton Woods gefunden. Aber da war ja auch der Krieg dann fast zu Ende. Und das war sozusagen die Nachkriegsordnung, die da entworfen wurde. Und die bedeutete, wir haben keinen Wettbewerb der hochentwickelten kapitalistischen Staaten mehr, sondern wir ordnen uns den USA unter. Und das wird unsere Weltwährung sein, an der wir uns alle orientieren. Das ist das Abkommen von Bretton Woods. Die USA haben formell noch sozusagen das Gold als Anker gehabt, für eine uns Gold $35 zu zahlen. Das war sozusagen das Verhältnis, was damals gegolten hat. Aber die anderen Währungen wurden direkt an den Dollar gebunden und waren damit auch von den Entscheidungen der USA abhängig. Und das war, sozusagen unter den Umständen freiwillig. Es war auch deswegen freiwillig, weil die alle Beispiele der Sowjetunion noch hatten, die ganz ohne diese Sachen auskamen, sondern sozusagen ein anderes Modell dargestellt haben. also dem zu Ende des Zweiten Weltkriegs und eben diesem Datum 71, 73, als die Bretton Woods in diesen zwei Stufen zu Ende gegangen, das waren tatsächlich die goldenen Jahre des Kapitalismus. Jetzt habe ich weit ausgeholt, aber... Das ist prima, Lukas. Ich würde nur noch mal, wenn wir auch gleich auf Bretton Woods zurückkommen, auf seine Konsequenzen, weil du gerade diese historischen Herleitungen noch mal gemacht hast, die ich sehr fruchtbar finde. Die große die Weltfinanzkrise von 1929 hat ja viele Ökonomen ihrer Zeit vor Herausforderungen gestellt. Es war keine Finanzkrise, es war eine Weltwirtschaftskrise. Weltwirtschaftskrise, ja. Wo die US-amerikanische Regierung dann 1933 mit dem New Deal reagiert hat. Und das finde ich nicht uninteressant, denn das bedeutete ja auch Staatsinterventionismus, Investition innerhalb der Krise. Also eine antizyklische Krisenlösungsstrategie, während wir parallel, wo die Weltwirtschaftskrise auch schon einschlägt, auch in Europa, auch in Deutschland, haben wir 1932 wechselnde Präsidialkabinette in Deutschland, zum Beispiel Brüning, die jetzt nicht mit antizyklischer Krisenlösungsstrategie, also nicht mit so einer keynesianischen Note an die Sache herangehen, sondern vorher noch mit einer prozyklischen, also wir sparen uns aus der Krise heraus, gerade wenn Krise ist, dann machen wir keine neuen Schulden, also wir machen eine Politik, bei der keine neuen Schulden in der Krise aufgenommen werden, prozyklisch, und das hielt sich ja über die Präsidialkabinette hin, bis jemand versprochen hat, Moment mal, wenn wir das machen können, dann werden wir aber Staatsintervention zulassen und alles Mögliche auch in den Kriegsapparat stecken und einen Rüstungskeynesianismus durchsetzen. Und das war 1933 dann im Januar das Kabinett Hitler. Zumindest ist das meine historische Beobachtung, dass wir auch einen wirklichen Bruch in dem Umgang mit der 29er-Krise in der Frage haben, sparen wir in der Krise oder investieren wir in der Krise? In den USA eben der New Deal kam und in Deutschland kam, worauf ja auch einige aus den Kapitalkreisen, aber man denke hier an den Kepler-Kreis, wo sich verschiedene in der industriellen Eingabe im November 32 darauf geeinigt haben, Herr Hindenburg, wenn es jetzt auch etwas verkürzt ist, der Brief ist etwas umfangreicher, aber prinzipiell wurde 32 von Kapitalseite, von mehreren Kapitalverbänden darauf gepocht, von dem Halmar Schacht entworfen, einem Bankier, machen Sie mal, Herr Hindenburg, bitte den Hitler zum Reichskanzler, was dann ja auch im Januar 33 passiert ist, weil hier eben ein anderes Konzept in Sachen Umgang mit der Krise aber der Umstand war. Du kannst als Land hochverschuldet, und zwar gegenüber dem Ausland, kannst du keine keynesianische Politik machen. Die USA konnten das machen, die haben das auch 33 ein bisschen probiert, aber das ist ja nicht, das hat ja noch gar nicht richtig funktioniert. Und das USA waren ja wirklich ein Reichsland. Das 1929 war Deutschland immer noch von US-amerikanischem Geld abhängig. Es ist nicht, dass man sagen kann, man kann immer keynesianische Politik machen. Die schwachen Länder können das. Die haben ja, finden keine Importe mehr statt. Dann können keine Waren mehr eingeführt werden, wenn du dich auf deine Verschuldung keine Rücksicht mehr nimmst. Das Schöne an der Zeit nach 1944 war, dass die USA als reichstes Land tatsächlich expansiv agieren konnten, indem tatsächlich auf Staatsausgaben keine Rücksicht nehmen mussten, weil sie kein Gläubiger an ihnen im Rücken saß. Deswegen war es die richtige Lösung, sozusagen denen auch dann tatsächlich die Führungsmacht zu überlassen. Ich würde gerade genau bei dieser Frage, jetzt auch mit unserem Zusammenhang der Währung, also gerade wenn wir bei Bretton Woods sprechen, ja von einer Dollar-Gold-Bindung, die ja dann 1973 losgelöst wurde, mich würde unheimlich interessieren bei diesen Währungsfragen. Dahinter steht ja auch ein Markt, der Devisenmarkt. Also es kann ja mit Währungen gehandelt werden, durch bestimmte Wechselkurse, da gibt es dann Dollarbindungen und sowas. Kannst du das nochmal darlegen? Wie verdiene ich eigentlich Geld mit dem Devisenmarkt? Also wie kann ich Geld machen, weil gerade unterschiedliche Währungen da sind? Wie funktioniert das praktisch? Eine Währung ist ja ein, du handelst mit bestimmten Beträgen, 1 Million Dollar gegen und willst dafür D-Mark haben. Mhm. Und das ist, machst es im Auftrag von Klienten und dann kriegst du eine Marge. Das ist sozusagen das für die Banken, die daran beteiligt sind, ist das der Standardgeschäft. Ausnahmsweise kannst du auch richtig satte Spekulationsgewinne machen, indem du darauf setzt, dass der Dollar steigen wird und das tritt tatsächlich ein. Das kann natürlich auch passieren. Aber das ist ein Handel von Sachen, da ist tatsächlich nicht so, dass einer dauernd Gewinne macht, weil da dauernd das hier Dollarmenge sich als größer weist als oder ein Wert steigt. Wenn du dann dauernd auf den Dollar setzt, dann wird es sehr bald, hört es dann auf. Ja. Also dann wirst du den Gewinn andersrum machen. Also ansonsten ist das mit dem Handel mit Währungen nicht anders als mit anderen Waren. Mit Rohwaren zum Beispiel, mit dem Gold auch. Das ist halt einfach eine Ware, die an sich nicht an Wert gewinnt, anders als eine Immobilie, wo man davon vielleicht ausgehen kann und auch anders als bei der Aktie, wo man den ja im Wert zulegen kann, wenn das entsprechende Unternehmen Gewinne macht. Aber Währung untereinander ist es tatsächlich ein Nullsummenspiel, das da stattfindet. Natürlich für den internationalen Handel ist das wichtig, dass du dir Devisen im Ausland beschaffst, um Waren zu kaufen. Und das ist die Grundlage dafür, dass es so massenhaft stattfindet. Du musst dir das Geld von der einen Hand in die andere bringen. Du musst es ins Ausland bringen und wieder zurück. Ja, es wird ja auch immer häufiger, auch in der Gegenwart, liest man es dann in Zeitungsartikeln, dass zum Beispiel die chinesische Regierung größere Dollarrücklagen hat und das auch als politischen Hebel einsetzen kann. Ja, aber darum geht es ja jetzt bei den Notenbanken. Die sind ja in einer so besonderen Situation. Normaler Dollarhändler bin oder Devisenhändler bin, dann ist natürlich, bin ich davon abhängig, wie viel Leute wollen jetzt in Deutschland Dollar kaufen, um dort eine Ware zu erwerben. Das ist der eine Zweck. Aber wenn ich eine Notenbank bin, dann muss ich ja, oder schaue ich zu, ob mein Euro in diesem Falle, wie er sich gegenüber dem Dollar verhält, wie der gehandelt wird. Das wird ja dem Privatkapital überlassen. Das ist nachdem das heute funktioniert. Die Devisenreserven, die die Notenbanken dann halten, sind Möglichkeiten, um diesen Markt zu beeinflussen. Und nicht einfach, und sie haben ja das Mittel jederzeit, ihre eigene Währung einfach zu produzieren und in die Welt zu setzen. 1 oder 2 Milliarden oder 25 Milliarden einfach in die Welt zu setzen, wenn ich das Gefühl habe, wenn Frau Lagarde, die Eurozone sagt, also wir müssen den Dollar bremsen, den Euro bremsen, der steigt zu stark, dann werfen sie im Notfall tatsächlich ein paar Milliarden Euro da rein in den Markt und damit ist die Sache beendet. Gutes Stichwort Notenbanken. Du hast ein Kapitel in deinem Buch, das Finanzkapital, da benennst du die Notenbanken als Zwitterwesen. Was genau meinst du denn eigentlich damit, wenn du Notenbanken als Zwitterwesen beschreibst? Und in welchem Verhältnis begegnen sich eigentlich bei den Notenbanken Staat und Kapital? In Deutschland ist die Notenbank schon seit langer Zeit eine staatliche Institution. Sie ist einerseits eine staatliche Institution. Eindeutig werden die Leute, die das machen, also jetzt gehe ich mal vom Euro ab. Der Euro ist ja eine Schöpfung, wird von der EZB gemacht, die ja von vielen Staaten abhängt. Wie viel sind in der Eurozone? Ich glaube fast 20 mittlerweile. Ja. Das ist jetzt ein Sonderthema. Aber normalerweise ist es so, dass eine Notenbank von der Regierung und vom Parlament bestätigt wird und eigentlich auch natürlich im Auftrag der Regierung handeln muss. Andererseits ist die Notenbank das Zentrum des Bankwesens im jeweiligen Land. Sie gibt vom Tag zu Tag genug Geld ihrer Währung zur Verfügung, stellt es sozusagen als Kredit den Banken zur Verfügung und ist im ständigen Kontakt mit ihnen und sorgt dafür, dass sie immer genug Liquidität haben und passt den Zins sozusagen so an, dass er volkswirtschaftlich für diese Banken genau geeignet ist und dass sie zum Überleben sicher haben. Sie ist die Bank der Banken im jeweiligen Land und ist damit meine ich, sie ist ein Zwitterwesen. Sie handelt im Interesse des eigenen Finanzkapitals, des Bankkapitals und natürlich auch im Interesse der gesamten der Regierung. Denn insofern ist sie ist zwar staatlich, aber sie ist eigentlich auch direkter Ausdruck des Bankkapitals. Du hast es ja schon gesagt, den Hebel, den die Notenbanken benutzen können, ist weitestgehend der Zins. Und vielleicht kannst du da nochmal beschreiben, also wenn die Notenbanken definieren, dass die Zinsen besonders niedrig sind, dann sollten die Anleger oder werden sie weniger sparen, sondern investieren, das heißt das Kapital mobilisieren. Und umgekehrt, wenn der Zins sehr hoch ist, dann denken die Anleger, gut, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht da und kann da bleiben, wo es ist und wird weniger mobilisiert. Habe ich das so richtig verstanden oder ist das verkürzt? Das ist, glaube ich, ungefähr richtig. Es ist so richtig, weil die Geld entsteht ja im Wesentlichen durch Kreditvergabe. Wir haben ja, das Geld besteht aus Kredit. Ja, also die Bank vergibt einen Kredit an Herrn X und schreibt ihm im gleichen Moment Geld zu, wenn Herr X nun entscheidet, auch sein Konto, er muss jetzt eine Fabrik kaufen für die Million, dann schreibt die Bank dieses Geld oder überweist die Bank dieses Geld an die Bank von Herrn Y, der Empfänger ist. Dadurch, die Geldvermehrung findet in dem Moment statt, in dem die Bank sagt, er hat 100 Millionen oder 1 Million mehr auf dem Konto als vorher. Wenn das Geld dann tatsächlich erforderlich ist und wenn es bezahlt ist, die Notenbank gibt genauso viel Geld, dass im Geldhandel zwischen den Banken, dass keine Knappheit entsteht. Ja. Wenn sie der Meinung ist, dass die Banken zu viel Kredit vergeben, dass die Geldmenge zu viel wird, das heißt, ein Kreditboom ausgelöst, der also den Leuten Gewinne verschafft, die sie nicht haben sollten, beziehungsweise dann zur Inflation führen könnte, dann schränkt sie den Prozess ein und erhöht den Zins. Also hier haben wir an dieser Stelle in dem Gespräch jetzt so einen gewissen Cut. Ich würde sagen, bis hierhin haben wir viel darüber gesprochen, auch über historische Linien und über Begriffe und grundlegende Gesetzmäßigkeiten, die notwendige Voraussetzungen sind, um jetzt über den nächsten Teil in unserem Gespräch darüber zu sprechen, wie sich das auch am praktischen Gegenstand zeigt. Sich das, was Marx oder auch Hilferding 1910 schon beschrieben haben und auch schon vor sich gesehen haben, wie wir das jetzt real in unserer Gegenwart beobachten können, also am praktischen Gegenstand. Und da waren auch einige Kommentare in dem kleinen Büchertisch, den wir gemacht haben zum Finanzkapital. Und die meisten Kommentare waren Fragen, die sich weniger auf das eben Gesagte bezogen haben, sondern die Leute wollten gern wissen, was sind eigentlich Hedgefonds, was sind Private Equity Fonds, was sind CDOs, Subprime-Kredite und so weiter. Also die Leute wollten irgendwie unbedingt wissen, was sind diese ganzen mit der Finanzkrise 2007, 2008 assoziierten Begriffe, die von diesem Hypothekenmarktkollaps ausgingen in den USA. Und da möchten wir können nicht die ganze Finanzkrise jetzt, das haben Lukas und ich auch im Vorfeld besprochen, das können wir nicht leisten, dafür ist die Thematik zu kompliziert, um die Gesamtheit der Finanzkrise abzubilden. Aber wir können jetzt in dem nächsten Teil des Gesprächs einiges von dem erörtern, was sich aktuell auf dem Spielfeld des Finanzkapitals bewegt. eine wichtige Sache zu klären, Lukas. Welche Rolle spielen heute Fonds? Hier könnte man zum Beispiel BlackRock nennen. Ja, das ist ein, so hatte ich es immer begriffen, du wirst mich gleich korrigieren, ein Hedgefonds. Vielleicht, Lukas, kannst du diese Begriffe für uns mal ein bisschen sortieren und entzaubern. Fonds, BlackRock, was ist das alles? Ja, wir warten ja die Banken. Ja. Die sind sozusagen, die sind, haben bei uns in Deutschland war es so, dass die Banken Töchtergesellschaften gemacht haben, die dann Vermögensverwalter waren, also Fonds, Fondsgesellschaften gegründet haben. Das heißt, der einzelne Bürger konnte, wenn er Geld übrig hatte, das Geld nicht nur in eine Lebensversicherung stecken, um dann im Alter ein bisschen Geld wieder zurückzukriegen, sondern er konnte auch in einen Fonds anlegen. Und dieser Fonds hat entweder Anleihen gekauft oder Aktien vor allem gekauft. Aktienfonds sind ja am beliebtesten, weil da sozusagen das Geld irgendwie nicht schneller zu vermehren scheint, jedenfalls. Und Publikumsfonds. Jeder kann da einsteigen und dann vermehrt sich das Geld und die verwalten das für dich. Die haben dann ein BlackRock ist eigentlich ein solcher Fonds. Das ist ein Fonds, der vor allem in Aktien investiert hat. Der ist zwar erst 2008 gegründet worden und war deswegen schon in eine alte Industrie reingerutscht. In Riesenfonds in den USA gab es vorher schon. Aber BlackRock hat ein neues Produkt erschaffen. Und das war ein ETF. Das sind börsennotierte eigene Wertpapiere. Einen eigenen Fonds aufgelegt, in dem der versprochen hat, dass alles das, was da reingezahlt wird in dieses Ding, dass er zum Beispiel den DAX abbildet. Dann wurde gesagt, und diesen ETF, den tun wir selber an der Börse handeln, sodass du direkt in diesen ETF einsteigen kannst und dann wunderbar, sozusagen ohne irgendwelche Schwierigkeiten, steigt dein Kurs mit der Wert deines Wertes genau wie der DAX. Also dann ist eine Abbildfunktion, die da gemacht wird. Es ist nicht ein eigener Fonds, die entscheiden also nicht selber, welche Wertpapiere nun besonders günstig sind und schlecht sind. Also es ist kein Fondsverwalter wie bisher, sondern das ist ein eigenes Wertpapier, was da gemacht wird. Das ist eine Stufe zurück und die sind enorm beliebt geworden. Also BlackRock ist da bei Weitem der Größte. Das sind also vor allem in den USA, aber dann überall auf der Welt werden diese ETF vertrieben und die bilden tatsächlich den DAX wirklich nach oder den verschiedenen Indizes nach und sind, weil sie diese ganzen Aktien dann ja entsprechend kaufen müssen, die den DAX ausmachen, die im DAX wiederum abgebildet werden, sind sie damit Großaktionäre bei allen möglichen deutschen Firmen. Zumindest bei den DAX-Firmen sind sie also natürlich in allen richtig mit 5-10% beteiligt. Automatisch. Also es ist ein riesen Investmentfonds, so würde ich sagen. Es ist eine enorm erfolgreiche Story. Es hat den Aktienmarkt nochmal einen richtigen Schwung gegeben, dass die Leute viel massiver sozusagen indirekt dazu in den Aktienmarkt eingestiegen sind. Auch Versicherungen kaufen dann diese Papiere, wird eine Vervielfältigung dieses Zeugs. BlackRock ist ein super Ding, genau. Ja, ich glaube auch Larry Fink, der CEO, ja. BlackRock ist da sehr stolz drauf. Mich würde jetzt noch interessieren dabei das Verhältnis von dem Finanzkapital und dem Staat, um da nochmal drauf zurückzugehen. Und kann ich nochmal, Entschuldigung. Ja, klar. Ich hatte ja nicht beantwortet, was Hedge Funds und Private Equity Funds sind. Ah ja, stimmt. Nochmal zurück. BlackRock ist keiner dieser Fonds. Es ist eigentlich ein viel älteres Modell. Hedge Funds und Private Equity Funds sind besondere Fonds, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie eine neue Kundschaft haben. Eine Kundschaft haben, die selber zu den richtig reichen Leuten wird, die es sich leisten können, sondern nicht Stück für Stück ein bisschen ein Fitzelchen da einzuzahlen, sondern die es sich leisten können zu sagen, okay, das ist zwar ein riesiges Geschäft, aber vor allem, ich leg dir dieses, ich zahle nicht alles sofort ein, sondern ich zahle nur dann ein, ich muss dann nur dann einzahlen, wenn tatsächlich dieser Fonds ein richtig großes Geschäft macht, der also einen richtig großen Deal macht. Nur mit solchen Überraschungsdeals kann ich ja außergewöhnliche Gewinne erzielen. Und das machen diese Hedgefonds und Private Equity Funds. Private Equity Funds sind Leute, die am Aktienmarkt beziehungsweise eigentlich nicht an der Börse notierte Firmen aufkaufen und die umstrukturieren und richtig Geld dazu in Hand nehmen und eine ganz außen, also ein Unternehmen auch umgestalten, es mit hohen Zinsen belegen und es dann wieder verkaufen am Schluss. Aber dazu brauchen sie ein wirklich risikoreiches Kapital, das von einem Tag auf den anderen verfügbar ist. Und das setzen sie ein und nehmen dann auch noch massiv neue Kredite auf, um diesen Kauf dieses ganzen Unternehmens sozusagen zu tätigen, um es dann zu einem großen zu verkaufen. Der Punkt ist, dass es sich um wirklich die eigene oder die Leute, die da einzahlen in diese Fonds, in diese Hedge- und Private Equity Funds, das sind Geld, was man kurzfristig zur Verfügung stellen kann und was deswegen also nur eine ganz bestimmte Klasse von Leuten auch in der Lage ist, das zu machen. Und dadurch ergeben sich dann auch die Sonderrenditen und auch nur durch die große Hebelwirkung, indem die für jeden Deal sich dann auch noch enorm hoch verschulden. Hedge Fund ist sozusagen ein allgemeiner Ausdruck dafür und Private Equity Fund ist einer, der sich speziell um Firmenaufkäufe. Bevor wir jetzt über die Rolle des Staates in diesem Kontext sprechen, hatte ich mir noch notiert, dass wir gerade, wo du nämlich diese riskanten Geschäfte ansprichst, also da, wo ein Risiko mit drin ist, finden wir ja auch häufig in der Presse dann Begriffe wie Spekulation, dass hier spekuliert wird auf bestimmte Kurse, wie sich bestimmte Unternehmen entwickeln, ob die prosperieren oder ob sie in die Krise geraten. Aus diesen Spekulationen können ja auch Wetten abgeschlossen werden. 2007, 2008 haben wir den damals viel beschriebenen Casino-Kapitalismus, der war auf einmal in aller Munde, denn scheinbar wurden Blasen, Schuldenblasen, also in denen immer mehr Schuldverhältnisse aufgenommen wurden, die wurden immer stärker potenziert. Zum einen, weil Kredite an Personen vergeben wurden, die dieses Schuldverhältnis nie hätten ihren Gläubigern zurückzahlen können. Und auf der anderen Seite, weil auf diese Schuldverhältnisse, auf diese Wertpapiere, die daraus generiert wurden, diese faulen Kredite, weil darauf auch noch Wetten abgeschlossen wurden. Und so wurde das Ganze ja noch höher potenziert, quasi wie in einem Casino. Lukas, du kannst das sicherlich nochmal für uns ein bisschen genauer einfangen. Welche Rolle spielen eigentlich diese hochriskanten, spekulativen Wetten im Casino-Kapitalismus? Der Punkt ist ja, dass das die höchsten Renditen sich natürlich erzielen lassen in Gebieten, die nicht reguliert sind. Also die Hedgefonds, die sind ja genau in diesem Feld tätig. Kaufen sozusagen Futures und Optionen und es gibt ja ganze Börsen, die sich mit solchen regulierten Wetten befassen. An der deutschen Börse gibt es einen extra Markt und das ist der für Futures und Optionen und das sind eigentlich anders gesagt Wetten auf den Preis in, sagen wir, einem halben Jahr, in einem Vierteljahr oder so. Es ist aber auch, solche Wetten abzuschließen, es kommt auch in Kreditverträgen vor oder in Verträgen über das Eigentum an irgendwelchen großen Investitionen. Die werden ja, es wird eine Option, eine Kaufoption zum Kauf einer Fabrik gehandelt, beziehungsweise sie wird ausgemacht. Es wird gesagt, ja, du hast eine Kaufoption, dafür zahlst du mir jetzt mal 5.000 Euro oder so, damit du und wenn du die dann ausübst, musst du natürlich dann den entsprechenden Preis zahlen. Es ist eigentlich, solche Wetten sind Standard im Kreditgeschäft im Geschäft der Kapitalisten untereinander, wenn sie standardisiert werden, werden sie auch an internationalen Börsen gehandelt. Auch das ist möglich. Aber es ist nicht eine bestimmte Zeit, in der das erfunden worden ist, sondern das ist eine ganz, ganz alte Kaufmannspraxis, so vorzugehen, dass jemand ein Vorrecht zum Kauf einer Sache hat oder wer ein Recht hat, zu einem bestimmten Preis in der Zukunft vielleicht zu erwerben oder abzustoßen. Das sind ganz übliche Sachen. Die Ernten von große Ernten werden sozusagen insofern vorgekauft. Es wird gesagt, okay, ich kaufe dir das ab zum jetzigen Preis, sodass du dann das Problem nicht mehr hast. Natürlich steigt der Preis inzwischen und dann hat der natürlich der Bauer, der das wirklich verkaufen hat, natürlich dann verloren. Also, aber das ist auch das Geschäft der Banken und der Agrarhändler schon seit alters her und seit Hunderttausenden von Jahren. Jetzt übertreibe ich es ein bisschen, aber so ist ganz, es ist eine ganz alte Sache, auch vorkapitalistisch. Und natürlich, dass sich dann auf ganz bestimmte Sachen konzentriert, kann solche Spekulationen und solche komplizierten Wettkonstruktionen auch zu Verwerfungen führen, die also dann in einigen Fällen auch zu einer richtigen Weltwirtschaftskrise führen, wie wir das ja 2007, als das losging, auch erlebt haben. Da ging es um die Häuser. Ging es um den Häusermarkt in den USA und um die Kredite, die Hypotheken, die da die einzelnen kleinen Leute sich eingeräumt haben und um den Zins dafür und die Bonität dieser Hypotheken. Ich finde tatsächlich diesen Gegenstand der Finanzkrise, den wir heute eben nicht ausreichend beleuchten können, leider, ich finde den ganz gut dargelegt in dem Hollywood-Film The Big Short. Ich empfehle den manchmal in der Kommunistenkneipe, habe ich auch bei Jörg Goldberg gemacht. Falls den die Zuhörer nicht kennen, The Big Short ist ein Film, der ganz gut auch aus Perspektive der Deutschen Bank und auch Lehman Brothers und etc. erklärt, was diese Subprime-Kredite waren und wie die Ratingagenturen, welche Rolle die dabei gespielt haben und wie diese Blase dann letzten Endes auch geplatzt ist. Kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, denn leider können wir auf die Gesamtkomplexität hier nicht vollends eingehen. Klar. Eigenen Sachen machen. Ich habe Ende der Party geschrieben, das 2008 erschienen ist. Und das erklärt, glaube ich, finde ich, diese Superkrise ganz gut. Das ist die deutlich seriösere Empfehlung als in Hollywood-Filmen. Lieber das Buch lesen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ende der Party kenne ich nämlich noch nicht. Mich fasziniert das Thema ungemein. Ich würde gerne noch, Lukas, so mit Blick auch aufs Ende, noch über das Verhältnis auch von Staat und Finanzkapital sprechen. Denn den Staat auch als ideellen Gesamtkapitalisten zu begreifen, so wie Engels das beschrieben hat. Das heißt, unter anderem ist die Aufgabe des Staates oder seine primären Aufgaben ist die Kapitalakkumulation und die Voraussetzungen dafür, sowie auch die Reproduktion für dieses Akkumulationsregime zu sichern, damit alle Voraussetzungen gegeben sind, dass das stattfinden kann. Das ist so die Primäraufgabe des Staates. Dafür sind einzelne Unteraufgaben, die man nennen könnte. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn eine Infrastruktur bereitgestellt ist. Das ist historisch natürlich sehr unterschiedlich. Teilweise kann das bedeuten, dass Wasserleitungen da sind oder Energieversorgung. Das kann aber auch bedeuten, dass ein Schienennetz ausgebaut ist oder ein Autobahnnetz ausgebaut ist für die Bereitstellung von logistischen Netzwerken. Das kann eine Internetbereitstellung sein. Das muss aber auch bedeuten, dass die wahre Arbeitskraft sich reproduzieren kann und bereitstellt für die Produktion. All das ist Aufgabe des Staates und der von Engels beschriebene ideelle Gesamtkapitalist versucht nun von der Gesamtheit der Einzelkapitale dieses Gesamtinteresse zu formulieren, damit das gewährleistet ist. Und ich bin da, glaube ich, nicht ganz einer Meinung mit unserem Freund Josh Fulbert, der nach wie vor, gut möglich auch, dass er Recht behält, aber ich finde, die Diskussion ist noch nicht ganz ans Ende gekommen, dass der ideelle Gesamtkapitalist dieses Interesse der nationalen Ökonomie durchsetzt. Also der Kapitalisten, des eigenen Landes, dass der deutsche Staat die deutschen Kapitalinteressen so durchsetzt bzw. ihre Interessen formuliert. Und gerade wenn wir über Finanzkapital sprechen, habe ich den Eindruck, dass sich diese nationale Grenze immer weiter auflöst und dass wir es mit einem ideellen Gesamtkapitalisten zu tun haben, der sehr wohl noch die Kapitalakkumulation der Kapitalistenklasse als seine Zentralaufgabe versteht, aber nicht mehr nur auf nationaler Größe, sondern auch auf transatlantischer oder internationaler Größe. Und da würde es mich unheimlich interessieren, Lukas, wie du das siehst. Du beobachtest das schon so lange. Würdest du mit Engels Worten sagen, der ideelle Gesamtkapitalist ist der Ausdruck des nationalstaatlichen Kapitals, oder sehen wir mit der Entwicklung des Finanzkapitalismus auch eine Auflösung dieser nationalen Grenzen? Ersteres. Ersteres auch. Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich habe ja anfangs, glaube ich, gesagt, dass der Staat sich, sozusagen, die eine Bourgeoisie organisiert sich im Gegensatz zu einer anderen oder in der Auseinandersetzung mit einer anderen. Die Kapitalistenklasse ist nicht international organisiert. Natürlich muss man berücksichtigen, das deutsche Kapital, Markt, das deutsche Kapital ist nicht ganz einfach zu definieren. Ja, ist Opel, das ja zu Stellantis gehört, ist ja eindeutig ein Kapital, das in Deutschland tätig ist. Seit langem. Früher gehörte es General Motors und jetzt Stellantis. Beobachtbar ist ja, dass selbstverständlich auch die Opel-Chefs bei Beratungen in Berlin und früher in Bonn immer dabei waren und sich beteiligt haben. Also natürlich war das so, aber oder am deutschen Bankenmarkt sind seit jetzt 20 Jahren ungefähr richtig amerikanische Konzerne mitbeteiligt, amerikanische Banken wesentlich mitbeteiligt und machen auch Geschäfte wesentlich, auch mit der Bundesregierung selber und sind eng verbandelt da drin. Die Frage, wer ist das deutsche Kapital tatsächlich? Das ist eine verschwimmende Grenze. Das würde ich auch so sehen. Aber es ist natürlich nicht so, dass in Berlin dann im Interesse des Weltkapitals gehandelt wird. Das ist natürlich ganz abseitig, gar nicht. Das ist sehr, sehr interessant, dass du die Frage so wie Schorsch beantwortest. Denn gerade beim Finanzkapital, du hattest es ja auch eben angeführt, mit welchen Prozenten BlackRock Anteile von DAX-Unternehmen hat. Also das sind deutsche Unternehmen. Und der größte Anteilseigner ist in vielen Fällen dieser 40 DAX-Unternehmen, ist BlackRock. Und BlackRock ist jetzt aber ein genuin US-amerikanische Bank, ein Fonds. Und das ist ja jetzt nur ein größeres Beispiel, aber diese insgesamt Vernetzung der Kapitalmärkte sehe ich schon so, dass auch in der Berücksichtigung, wie der deutsche Staat die Interessen der Kapitalisten durchsetzt, schützt, sicherstellt, dass gerade mit dem Beispiel BlackRock der deutsche Staat gar nicht diese US-amerikanische Bank außen vor lassen kann, sondern deren Interessen immer mit berücksichtigen muss, allein schon wegen der prozentualen Anteile. Ja, andererseits sind es wahnsinnig viele deutsche Zahnärzte, die im ETF von BlackRock herausgegebene ETF investieren. Also BlackRock vertritt natürlich auch die Interessen der deutschen Kapitalisten entsprechend. Natürlich, und gerade weil Deutschland ein enorm hochgroßes Gläubigerland ist, Kapitalexport in enormem Ausmaß aus Deutschland rauskommt, müssen die Amis natürlich auch berücksichtigen, wie die Verhältnisse sind. Das tun sie aber ohnehin. Also selbstverständlich ist das so. Aber das Gesamtkapital, die Vernetzung findet ja statt. Und insofern, bloß ist BlackRock ein schlechtes Beispiel, weil das halt ein Fonds ist, der tatsächlich die Politik der einzelnen Konzerne erklärtermaßen nicht bestimmen will, sondern weil er ja dann nur die Indizes nachbildet und er sofort Kunden verlieren würde, wenn er jetzt sich ja eine Hedgefund mögliche Eingriffe sich leisten würde. Ah ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, das ja. Macht er nicht. Das erklärtermaßen nicht. Würde er nie machen. Und deswegen ist auch Larry Fink, wenn er so quasselt, enorm langweilig, weil er sozusagen nur sozusagen das the Middle of the Road Erzählung davon sich abbringt, was sozusagen alle der Meinung sind. Klar, es findet eine gewisse Internationalisierung der Bourgeoisie statt. Und das ist ganz erheblich, eine Vernetzung und so. Und dann gibt es Institutionen, die das auch noch machen. Und die EU selbst ist ja ein Beispiel dafür, wie eine quasi staatliche Organisation, eine Bündnisorganisation, natürlich versucht, die Interessen der verschiedenen Bourgeoisien von Luxemburg bis Malta und Deutschland dann alle unter einen Hut zu kriegen. Natürlich findet das auch in gewisser Weise auch auf nationaler Ebene statt. Gutes Stichwort auch nochmal mit EU. Ich werde am Ende dieses Monats vom Februar im kleinen Büchertisch von Andreas Wehr das Buch Europäische Union vorstellen, in dem er auch genau diese Verhältnisse mit berücksichtigt hat. Da schon mal die Einladung am Ende des Monats den kleinen Büchertisch zu hören. Und das wird auch nochmal äußerst politisch und auch unter Berücksichtigung der internationalen Finanzkapitalmärkte. Also sehr, sehr interessant nochmal. Wir sind ja gestartet, Lukas, eigentlich mit dem Finanzkapital in der Anlehnung des Titels von Rudolf Hilferding. Der hat sein Buch veröffentlicht 1910. Und wir haben, glaube ich, ein paar Dinge aufzeigen können jetzt in unserem Gespräch, die bei Hilferding angelegt waren und bis heute sich empirisch bestätigt haben, einige der Vorhersagen. Einiges hat sich vielleicht auch schon wieder verändert. Aber ein großes Thema, das sich natürlich von Rudolf Hilferding ableitet und wo ja dann auch Lenin mit Imperialismus, das höchste Stadium des Kapitalismus, drauf aufgebaut hat, immer wieder in diesem Buch auf Rudolf Hilferding verweist, auch auf andere Ökonomen, auch auf bürgerliche Ökonomen, aber ganz viel wird halt Rudolf Hilferding als Quelle dargelegt. Steht ja noch die Frage aus, wenn wir jetzt die Gesetzmäßigkeiten eruiert haben des Finanzkapitals, welche Gefahren gehen davon aus? Und da würde mich nochmal interessieren, wie du zum Imperialismusbegriff stehst, der sich von Rudolf Hilferdings Finanzkapital ableitet. Ja, eigentlich finde ich dann besser gleich auf Lenin zu. Ja, können wir auch machen. Weil der sagt, Imperialismus ist Monopolkapitalismus. Es ist natürlich das höchste Stadium des Kapitalismus und das wiederum ist Monopolkapitalismus. Hilferding hat ja den Begriff des Finanzkapitals so besonders betont. Das macht Lenin aber auch. Also natürlich, Finanzkapital ist die Verbindung industriellen Handels und vor allem des Bankkapitals. Es müssen Monopole herrschen, damit dieser Zustand eintritt. Und das ist tatsächlich 1910 ja der Fall gewesen. Es ist in den USA in enormen Beispielen vorangegangen. In Deutschland ist genauso und die allen entwickelten Staaten sind sozusagen in dieses monopolistische Stadium eingetreten, in dem die Preise natürlich ganz stark von den Werten systematisch so abweichen, dass ein Monopol gewinnt. Dauerhafter Monopolgewinn entsteht auf höherer Stufenleiter. Das glaube ich. Der Imperialismus ist dann der Zugriff, das auf die gesamte Gesellschaft, um diesen Monopolgewinn auch zu sicherzustellen. Ist das Finanzkapital, also das Monopolkapital, in dieser Form als Finanzkapital, in der Lage, den Zugriff auf die Gesellschaft deutlich zu verstärken und seinen Griff zum Staat und zur staatlichen Organisation zu verstärken, sodass man nicht mal sagt, es ist der Gesamtkapitalist, sondern es ist eigentlich das Finanzkapital, das da vertreten wird. Das ist schon ein Unterschied, weil die kleinen Krauter wirklich wegfallen. Spielen keine Rolle mehr. Die sind dann genauso benachteiligt wie die arbeitende Klasse. Also und das ändern sich die Verhältnisse und der Imperialismus, das ist ja eigentlich der Kern der lenischen Theorie, dass er sagt, das wirkt sich auch auf einen Wettbewerb der Staaten untereinander aus. Ja, der wird dann auch bis aufs Messer Notfall ausgetragen. Und das ist dann der Imperialismus. Er sagt ja nicht, Imperialismus war noch nie vorher da. Er sagt, der Imperialismus ist der Imperialismus unserer heutigen Zeit. Das ist dieser Imperialismus. Und da muss man sagen, natürlich, der ist unverändert genau derselbe, wie ihn Leni und Hilferding damals beschrieben waren. Ich denke, wir haben auch die eingehende Frage, die wir am Anfang aufgeworfen haben, also ob der internationale Kapitalmarkt heute eigentlich eine regelbasierte Weltordnung ist. Ich glaube, das wurde beantwortet. Und Lukas, was sind denn unsere strategischen Schlussfolgerungen aus dem heutigen Gespräch? Würdest du so eine Art Take-Home-Message? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Kriegsgefahr sehr groß ist. Ja gut, da gehe ich mit. Das sehe ich auch so. Einfach, aber dass die Kriegsgefahr schon das Wichtigste ist zu machen, aber es ist auch nach wie vor das Ziel sein muss, im Kapitalismus grundsätzlich auch, dass das natürlich nicht so ohne weiteres passiert, sondern dass es wahrscheinlich einer Riesenkrise bedarf, um was zu machen. Ja, dass die Krise kommt sowieso, aber ich meine. Ja, ja. Aber dann wenigstens halbwegs zu wissen, was da eigentlich passiert und dann die richtigen Türen zu machen, aber jetzt ihn auch schon vorzubereiten. Also der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Das Finanzkapital. Das ist harmlos für mich. Das hat mich in dem Zitat immer gestört. Ja, klingt zu harmlos, ja, stimmt. Es ist ja natürlich eine ziemlich brutaler Umstand, der in einem imperialistischen Krieg endet. Ja, ist kein kleiner Regen, sondern unter Umständen nukleare Vernichtung der Menschheit. Okay, Lukas, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns das Gespräch zu führen. Ich kann nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, auch das kleine Buch Finanzkapital zu lesen oder vielleicht auch erstmal am kleinen Büchertisch, wer es noch nicht getan hat, dazu die Folge dazu zu hören. Außerdem, wenn das Finanzkapital, die Finanzmarktkrise 2007, 2008, da die Buchempfehlung Ende der Party von Lukas Zeise und vielleicht für den gemütlichen Filmabend finde ich immer noch The Big Short. Das ist ein ganz cooler Film, der das anschaulich darstellt. Da bin ich dir nochmal wirklich sehr dankbar für deine Zeit, Lukas. Vielen Dank für das Interview. Sehr schön. Danke. Ja, danke. Und an alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal in eurer Lieblingskneipe. Ciao.